Es schmilzt das Fleisch von meinen Rippen. Ich kann mich vom Siegbett nicht erheben. Mein Motorlicht, mein Herz ist krank. Mein Todesangst ist ein Wiegenlied. Die Sterne gibt's Kirschen ohne Kerne.